Abschnitt 6 aus David schlägt die Harfe von Richard O. Frankfurter. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Der Erbfeind, Teil 6. Des Prinzen unverrückbarer rechtlicher Natur gefiel Davids Schlauheit in Liebessachen gar nicht. Aber wenig bekümmerte ihn die eigene Gefährdung. Tief durchdrungen von der Bedeutung des königlichen Amtes und in der Bescheidenheit seiner vornehmen Seele empfand er die Möglichkeit, dass David einmal an seiner Stelle König werden könnte, nicht so niederschmetternd und aufwühlend, wie Saul geglaubt hatte. König sein, das hieß, der tapferste, der lauteste, der tüchtigste und gewissenhafteste des ganzen Volkes sein. Der Zufall der Zeugung bedeutet nichts, Eignung und Gesinnung alles. Wie Saul als Bester auserwählt und durch die Gottheit bezeichnet war, so mochte es auch bei seinem Nachfolger vor sich gehen. David war klüger, frömmer, im Kriege erfolgreicher als er selbst. Sollte das Volk einst ihn zum Könige wählen, so würde er, Jonathan, neidlos und ohne Bitterkeit als Erster ihm huldigen und dienen. Das waren Fragen der Zukunft. Jetzt aber drohte dem Blutsbruder Gefahr. Da gab es kein Überlegen und Abwägen. Da hieß es, ihm zur Seite stehen, gegen jedermann, selbst gegen den König und eigenen Vater. Er warnte David, riet ihm, sich zu verbergen, bis es gelungen, den Zorn Sauls zu besänftigen. Und David folgte dem guten Rat schleunigst. Noch einmal vermochte Jonathan, den Vater umzustimmen. Er erinnerte an alles Gute, was David getan, an Goliath, an die Philisterkämpfe. Noch einmal machte er den König innerlich schwankend und rang ihm das Versprechen ab, den Freund zu schonen. Dann erst ließ er ihn kommen und war glücklich, die beiden Männer, die er zärtlich liebte und die seinem Herzen am nächsten standen, zu versöhnen. Es traf sich auch gut, dass gerade wieder ein Einfall der Philister gemeldet wurde. David musste mit den Truppen ins Feld. Als er aber heimkehrte, wurde es schlimmer als je. Nun hinterbrachte man Saul, dass er schon offen dem Volk schmeichelte und um seine Gunst buhlte. Die Frömmigkeit, die er bei jeder Gelegenheit zur Schau trug und im Munde führte, rühmten die Priester allenthalben, und sie gewann ihm die Herzen der Frauen. Sauls Hass brach unzähmbar aus. Wieder schleuderte er den Wurf Speer, aber wieder gelang es David, der stets auf seiner Hut war und auf jede Bewegung des Königs merkte, schnell auszuweichen und aus dem Palast zu flüchten. Aber jetzt stand Sauls Entschluss fest. David musste sterben. Er hoffte, schnell mit ihm fertig zu werden. Noch in derselben Nacht sollte er sich selbst töten oder umgebracht werden. Doch entkam er, dank Michals, seines Weibes, Hilfe. Dies traf Saul besonders schwer, denn auf seiner Tochter Anhänglichkeit hatte er am höchsten gebaut. Nun hatte David auch das Letzte ihm genommen. Michal wurde verbannt, und der König setzte die Verfolger auf die Spur des Geflohenen. Es war nicht schwierig, sie zu finden. Nun, da David durch Verstellung und stilles Abwarten nichts mehr zu erhoffen hatte und der Zwiespalt mit Saul nicht mehr zu verkleistern war, bekannte er seine Farbe. Er begab sich sofort nach Rama zu Samuel, mit ihm Rats zu pflegen. Die Sache stand nicht zum Besten. Der Bruch war zu früh gekommen, das Ansehen des Königs war noch nicht genügend untergraben. Darüber ließen die Geheimberichte der Priester keinen Zweifel. Ein offener Aufstand versprach keine Erfolge. Neue Kriegsvorbereitungen der Philister waren gemeldet, und die Angst des Volkes vor dem Erbfeind war zu groß, als dass man wagen konnte, jetzt den Bürgerkrieg zu entfesseln. Selbst im Süden war der Gedanke der Reichseinheit, besonders bei den einfachen Leuten, bis in den niederen Klerus hinein noch zu fest verwurzelt. In Rama durfte David nicht verbleiben, das war für alle zu gefährlich. Die beste Karte im Spiel war die unverbrüchliche Treue Jonathans. Vielleicht gelang es auf diesem Wege, noch einmal zu einem Waffenstillstand mit Saul zu gelangen. Wo nicht, musste dies unter Pfand einer guten künftigen Entwicklung wenigstens sorglich bewahrt werden. Die geheime Verbindung der beiden Schwäger wurde schnell herbeigeführt. Sie trafen sich, und Jonathan beruhigte David, der vorgab, er befürchte den Verlust auch seiner Freundschaft. Er erneuerte Blutschwur und Treugelübde und versprach, noch einen Versuch zu machen, den Vater zu besänftigen. David sollte in genau verabredeter Weise Botschaft erhalten. Der Plan missglückte. Jonathan vermeldete Saul, David habe sich zu einem Stammesopfer nach Bethlehem begeben, so hatte David es ihm aufgetragen. Dies schonte Samuel und musste gleichzeitig klären, ob der König noch einmal zu beruhigen war oder nicht. Saul erzürnte auf das Heftigste. War die Angabe richtig, so war es für ihn ein weiterer Beweis, dass David das Schlimmste plane und seine Heimatstadt und ganz Juda zum Aufruhr entfachen wollte. Sprach Jonathan die Unwahrheit, so war er mit David im Bunde und womöglich seiner bösen Absichten teilhaftig. Er wandte sich mit wilden Worten gegen den Sohn und wurde, als dieser sich und David zu verteidigen suchte, beinahe tätlich gegen ihn. Nur eiliger Aufbruch Jonathans verhinderte das Äußerste. Betrübt gab er David nach seinem Versteck das verabredete Zeichen. Auf eine mildere Stimmung des Königs war also nicht mehr zu rechnen. Nun blieb nichts mehr als weitere Flucht. Noch einmal trafen sie zusammen. Der Abschied war sehr schmerzlich. Und zum ersten und letzten Male kam es über David, ob er nicht falsche Wege eingeschlagen. War das, was dieser großherzige und edelsinnige Mann ihm gewährt hatte und noch schenkte, nicht mehr wert als der Glanz einer Krone? Hätte er sich nicht genügen lassen sollen, einst an seiner Seite zu wirken, in brüderlicher Vertrautheit, in gemeinsamer Arbeit zum Wohle des Vaterlandes? Waren Ehrgeiz und Priesterrat nicht schlechte Führer gewesen? In Not und Ungewissheit, ins gehetzte Elend leben und vielleicht in den Tod trieben sie ihn. Er weinte bitterlich, voll Mitleid mit sich selbst und erwiderte ehrlich die Küsse und Beteuerungen des Bruders. Ein wenig tröstete seinen Schmerz, dass der Prinz für jetzt und für alle Zukunft für sich und seine Nachkommen das heilige, unverletzbare Gelübde wiederholte. Denn Jonathan hatte David lieb wie seine Seele. Was Gutes in David war, erhob sich zur Reinheit in dieser Stunde. Schlackenfrei und Jonathan gegenüber der edelsten Vorsätze voll, riss er sich endlich von ihm los. Zunächst musste er Zehrung und Waffen sich besorgen und mit den Parteifreunden im Lande Fühlung nehmen. Der Mittelpunkt der judäischen Priesterschaften war die Stadt Nobe. Dort befand sich ein großes Heiligtum Jahwes mit eigener Orakelei und das Priesterseminar. David eilte hin und fand bei dem Vorsteher der Schule, dem Priester Ahimelech, beste Aufnahme. Er gab ihm Brot aus den heiligen Vorräten des Tempels und die dort aufbewahrten Waffen des Goliath. Für den Fall, dass Saul von dieser Unterstützung erfuhr, wurde eine Ausflucht ersonnen. Ahimelech sollte sagen, David habe sich als im Eildienste des Königs befindlich ausgegeben, er habe von dem Zerwürfnis nichts gewusst und dem General und Schwiegersohn des Herrschers Glauben geschenkt. Diese Vorsicht war weise, nutzte aber nichts. Saul erhielt in der Tat von dem Besuche Davids in Nobe sofort Kenntnis. Der tüchtigste seiner Polizeibeamten, Doeg, ein edomitischer Detektiv, hatte richtig gemutmaßt, wohin David sich wenden würde, war schon in Nobe, als er eintraf, und beobachtete alle Vorgänge. Den Fürsten zu verhaften wagte er nicht angesichts der Macht der Priester, von denen die Stadt lebte. Er kehrte vielmehr nach Gibea zurück und erbat weitere Verhaltungsmaßregeln. Saul war verstimmt, dass David entronnen war, aber wenigstens hatte er nun den erwünschten Beweis seines Komplottes mit den Priestern. Vielleicht konnte ein gewaltiges Strafgericht die aufflackernde Empörung noch ersticken. Wo nicht, war offene Feindschaft besser als das schleichende Übel. Jetzt glaubten auch seine Untergebenen endlich an die geheime Verschwörung der Reaktion. Sorge ergriff die Gemüter. Vom Sohne Isais hatten sie keine Ämter und Titel und Ehrengaben zu erwarten. Der König lud Ahimelech zur verantwortlichen Vernehmung, hörte sein Entschuldigungsmärchen an, wies es als unglaubhaft zurück und verurteilte ihn und seine Genossen zum Tode. Da die Hebräer die Hinrichtung der Priester vorzunehmen scheuten, befahl er sie dem Doeg an, der sie auf dem Hügel von Gibea unter einem Baum enthauptete. 85 an der Zahl. Ehe der Schrecken über dieses Blutbad noch Zeit fand, Abwehr zu sammeln, fiel Sauls Garde über Nobe her, tötete die Einwohner, vernichtete ihre Habe und zerstörte bis auf die Grundmauern das jüdische Priesternest, das Saul als eine der schlimmsten Quellen der Volksverhetzung hasste. Nur dem Sohn des Ahimelech, dem Priester Abjatar, gelang es, zu entkommen und auch noch den Orakelapparat zu bergen. Er flüchtete selbstverständlich zu David. Dieser hatte sich zunächst in die kleine Bergfeste Adullam geworfen. Hier, inmitten des schwer zugänglichen jüdisch-kanaanitischen Randgebirges, fühlte er sich am ehesten in Sicherheit. Seine Sippen stießen eilends zu ihm, da sie befürchteten, in ihrer offenen Stadt Bethlehem von Sauls Leuten ausgehoben und bestenfalls als Geiseln gehalten zu werden. Die betagten Eltern geleitete David über den Salzsee zum König der Moabiter, von dem er für sie Asyl erbat und erhielt. Für Frauen und Greise war in Adullam keine Bequemlichkeit und kein Platz. Dafür aber stellten sich die judäischen Desperados zahlreich ein. Männer, denen der Schuldbüttel auf den Fersen saß oder die sonst Anlass hatten, die Gerichtsstätten zu meiden. Auch abenteuerlustige, verwegene Gesellen, die nichts mehr zu verlieren hatten und, selbst vogelfrei, von der Gemeinschaft mit den Verbanden nur Vorteil erlangen konnten. Es war nicht gerade das Ideal einer Gefolgschaft. Aber David hatte keine Auswahl. Nachdem sich 400 versammelt hatten und Adullam zu eng geworden war, wagte er es, in die judäische Ebene zu ziehen und im großen Walde von Herat sein Lager aufzuschlagen. Dort stieß Abjatar zu ihm und wenigstens half sein Eintreffen, die unruhige Bande zu zügeln. Nun lag Priesterweihe und göttliche Hilfe über ihnen und der Massenmörder Saul, der in geweihtem Blut gerast hatte, musste der Strafe des Höchsten anheimfallen. Wenn aber seine Galgenvögel allzu aufsässig wurden, dann zähmte David ihre abergläubischen Sinne mit einem probaten Mittel. Abjatar ließ den Orakelkasten klappern, verkündete, was der Führer für geboten hielt, und versetzte sie in Furcht und Schrecken. Auf diese Weise überwand er auch den Widerstand gegen den Befehl, der von den Philistern bedrohten Stadt Kegila zu Hilfe zu kommen. David hielt es für wünschenswert, weil ihm das Geldmittel und weiteren Anhang in Judäa verschaffen konnte. Auf die Dauer konnte er sich auf die minderwertigen Elemente, die sich zunächst eingefunden hatten, nicht verlassen. Diese fühlten sich wiederum nur in ihren Wäldern einigermaßen sicher. Das Orakel sprach aber gegen sie. Der Zug wurde unternommen, glückte auch, Kegila wurde befreit. Aber Davids Schildknappen hatten mit ihren Besorgnissen doch nicht ganz Unrecht. Kaum hatte Saul erfahren, dass David sich aus seiner unzugänglichen Wildnis herausgewagt hatte, als er sofort Mannschaft entbot, um ihn in Kegila zu überfallen und zu fangen. David, rechtzeitig gewarnt, trug sich einen Augenblick mit dem Gedanken, den Kampf aufzunehmen. Gestützt auf seine Anhängerschar, die durch weiteren Zuzug sich auf 600 Mann erhöht hatte, konnte er sich in der Stadt verschanzen und durch Ausfälle der Truppe Sauls Schaden tun. Vielleicht würde das den lang ersehnten Losbruch des Südens beschleunigen. Aber er ließ den Plan doch fallen. Die Kegilesen waren nicht zuverlässig genug. Es bestand die Gefahr, dass sie ihn auslieferten, um Frieden mit dem König zu haben. So wandte er sich von der Stadt ab, und da der Rückweg nach dem Waldgebiet durch Sauls Heer verlegt war, schlug er sich notgedrungen in die kulturferne, große, streckenweise sandverwüstete Heide Sif. Dort, am Hügel Hachila, seinem Hauptquartier, traf er noch einmal mit Jonathan zusammen. Nichts hatte der ernste und gerade Mann unterlassen, das Schicksal des Freundes zu wenden. Aber Saul ließ sich nicht erweichen. So konnte er nur mit eigener Lebensgefahr ihn noch einmal aufsuchen, um ihn über das schwere Unglück, das ihn betroffen, zu trösten. Er brachte ihm die Kunde, dass Saul, trotz der Verkommenheit, in die er ihn gejagt, ihn fürchtete und im Innersten überzeugt war, dass schließlich David triumphieren würde. Das hob dessen Mut und den seiner Anhänger erheblich, und dies war nötig, denn es ging ihnen zurzeit sehr schlecht. Wäre David einer Regung der Scham fähig gewesen, so hätte er sie angesichts dieser fast einfältigen Charaktergröße empfinden müssen. So hoch und heilig war für Jonathan der Begriff der Freundschaft, dass er sein eigenes Schicksal und seinen eigenen Aufstieg ausschaltete, um des Freundes willen. David stand vor einem ihm unlösbaren Rätsel. Diese Welt war nicht die seine. Jonathans Güte war aber auch gegenüber einer niedrigen Natur überwältigend, sonst hätte David bei sich über den verstiegenen Phantasten und Ideologen, diesen Fanatiker der Menschenliebe und Mannestreue, nur gelächelt. Stattdessen empfand er eine gewisse Rührung, wenn auch der waghalsige Besuch des Schwagers ihm keinen unmittelbaren Nutzen brachte. Er nahm die erneuten Gelübde willig entgegen und verabschiedete sich herzlich von ihm. Es war der Abschied fürs Leben. Jonathan und David sahen sich nie mehr wieder. Waffen, Geld, Männer oder ein wenig Verrat an Saul, dem Vater und König, wären allerdings noch schöner gewesen als die erhabene Gesinnung. Die Not war groß. Die faulen Hunde in Judäa rührten sich nicht, wollten absolut vom Reiche nicht abfallen. Die Versprechungen der Priester waren leeres Stroh gewesen. Ihre Gebete und Prophezeiungen hatten nichts geholfen. Seine Burschen murrten und das friedliche Heidevolk, die Sephiten, empörten sich darüber, dass sie von ihrer Armseligkeit auch noch die eingedrungene und durchaus nicht anspruchslose Schmarotzerschar ernähren sollten. Sie wurden widerborstig und feindselig und verrieten Davids Aufenthalt und Schlupfwinkel an Saul. Freudig und dankbar nahm der König ihre Boten auf, befahl ihnen, weiter alles aufs Genaueste zu erforschen und machte sich in aller Stille selbst mit seinen vertrautesten und zuverlässigsten Trabanten auf. David bekam aber doch Wind, entzog sich rechtzeitig der drohenden Umzingelung und entkam in das Hügelland der Wüste Maon, in die die Heide von Ziph auslief. Aber auch hierhin folgte ihm die Jagd. Rasch teilte Saul seine Truppen, umging die Berge und schnitt dadurch David von weiterem Ausweg ab. Enger und enger schob sich die tödliche Schlinge zusammen. Die Davidsbündler saßen, ohne Aussicht zu entkommen, ohne Nahrung und, was das Furchtbarste war, ohne sich Wasser beschaffen zu können, fest in der Falle. Und kein Orakel zeigte einen Ausweg. In diesem Augenblick erreichte Saul die Botschaft, dass die Philister mit nicht unbeträchtlichen Kräften losmarschierten. Da gab es kein Besinnen. Der Erbfeind war die höchste Gefahr. Saul ließ die Verfolgung abblasen, vereinte seine Truppen und zog im Eilmarsch zurück den Philistern entgegen. David war wie durch ein Wunder noch einmal davongekommen. Schleunigst zog er aus Maon fort in den unwegsamsten Teil des Landes, das Gebirge von Engedi. Dies Karstgebiet mit seinen weiten, unheimlichen Höhlen, tief eingerissenen Schluchten, seinen Kletterfelsen und dem unbarmherzig in der Sonne dörrenden Schotter, Zufluchtsort wilder Bestien und Raubvögel, von Menschen gescheut und gemieden, schien dem Gehetzten ein Obdach zu bieten. Aber selbst dahin wandte sich des Königs zäher und verbitterter Wille zur Vernichtung. Er begnügte sich, die Philister schnell zu verscheuchen, verschob die weitere Auseinandersetzung mit ihnen auf ein andermal und kehrte auf Davids Spur zurück, gieriger und unerbittlicher Jäger auf der Menschenhatz. Nur junge und berggeübte Mannschaft nahm er mit. Diesmal sollte es unter allen Umständen zu Ende kommen. Die Übermacht war eine fünffache. Ein ernster Widerstand war von den Verhungerten, schlecht gerüsteten, durch die fortgesetzte Flucht demoralisierten und entmutigten Parteigängern Davids nicht zu erwarten. Man konnte ihn zudecken und totschlagen wie einen tollen Wolf in der Grube. Unermüdlich folgten sie, durch das Felsgewirr, über Gemssteige kriechend, Türme, Zinnen, Kamine durchkletternd, auf schmalen Bändern, Geröllhalden, verwittertem Gestein sich langsam vorwärts schiebend. Keine Spalte, keine Klüfte blieben unbesichtigt. Es war das schönste Vergnügen, beseligende Lust, der Mensch jagt den Menschen. Der höchste Eifer hatte alle ergriffen, diesen Mann, den sie vor kurzem noch als ihr Ideal gefeiert und verhimmelt hatten, zu fassen, in die Tiefen zu schmettern, in den salzigen Tod des Verdurstens zu treiben. Das Sportfieber brannte in ihrem Blut, es sang sein fröhliches und herzerfrischendes Horido. Mittag glutete auf dem Stein. David musste ganz in der Nähe sein, das verrieten deutlich die Spuren. Er konnte nicht mehr entrinnen, und es hatte wohl Zeit, sein Schicksal zu vollenden. Die Hitze war gar zu unbarmherzig. Saul wollte sich und seiner Umgebung Rast und Kühlung gönnen. Man lagerte sich in einer der tiefen Höhlen, ziemlich vorn am Eingang, um auf jeden Alarmruf der ausgestellten Wache munter und bereit zu sein. Ein Überfall war ausgeschlossen. Das konnte David mit seinen erschöpften Leuten nicht wagen. Aber der Krieg fordert Wachsamkeit. Die Höhle war hochgewölbt, leer von Raubzeug, wie die flüchtige Durchspähung zeigte. Skorpione und Schlangen vertrieb der Lärm der Eindringenden und schnell über den Boden gefegter Fackelbrand. Saul und seine Begleiter, darunter der Generalfeldmarschall Abner, verfielen alsbald in den tiefen mittäglichen Schlaf der Erschöpfung. Was sie aber nicht entdeckt hatten, war, dass die Höhle hinten, wo eine Felswand sie völlig abzuschließen schien, sich noch fortsetzte und verzweigte. Ein dem Ortskundigen kaum erkennbarer, schmaler Riss erweiterte sich bald zu einem Gewölbe. Und in dieser Nebenhöhle saßen David und seine Getreuesten. Sie hatten die Ankömmlinge beobachtet, verhielten sich still, solange die vorn tätig waren. Jetzt aber, da die Atemzüge der Eingeschlummerten es gestatteten, erhob sich ein emsiges Flüstern. Davids gehetzte und verzweifelte Leute, vor allem seine Vettern Abisai und Joab, drängten ihn, er solle den König im Schlafe töten. Vielleicht erschreckte dies seine Krieger so, dass sie, ohne allzu viel zu forschen, abzogen. Wenn nicht, wenn sie den weiteren Zugang entdeckten. Nun, so war das Ende gekommen, das ja ohnehin unvermeidlich war. David rang lange mit sich. Nie hatte er in so schwierigem Zwiespalt gestanden. Die Ermordung Sauls befreite ihn von dem Todfeind, und wenn er selbst dann zugrunde ging, so starb er wenigstens nicht ungerecht. Auch bestand die schwache Möglichkeit, dass er die des Führers beraubten Soldaten Sauls, von denen wohl mancher einst unter seinem Kommando gestanden hatte, auf seine Seite bringen konnte. Aber was später? Die Tat setzte ihn der unversöhnlichen Blutrache der Sauliden, ja des gesamten Stammes Benjamin aus. Selbst Jonathan musste den Mord des Vaters an ihm zu sühnen suchen, so gebot es die älteste, ehrwürdig festgehaltene Sitte. Dass er von den Nordstämmen zum König gewählt würde, war ausgeschlossen, wenn er durch die Tötung des Vornehmsten in Israel sie herausforderte. Und selbst in Juda konnte solche Tat eine sehr unerwünschte Wirkung haben. Man konnte sich daran stoßen, dass David an dem Gesalbten des Herrn, also an der nach der tiefreligiösen Vorstellung der Judäer vom Gottesgnadentum, unverletzlichen Majestät, sich vergriffen hatte. Dass es nicht in offenem Kampf geschehen, sondern im Frieden des Schlafes, musste ihm zudem die Sympathien auch solcher Leute rauben, die, ohne sich viel um Politik zu kümmern, doch auf tapfere und anständige Gesinnung oder den geruhigen Schlummer des Bürgers Wert legen. Nein, Alles in allem überwogen die Nachteile die Befriedigung der Rachsucht. Den Luxus unkluger Leidenschaft durfte ein Saul sich vielleicht gestatten, nicht ein David. Er lehnte alle Aufforderungen seiner hitzigen Freunde ab, unterdrückte die eigene Begierde und sann darauf, wie er aus der verzwickten Lage Vorteil ziehen könne. Dies schien ihm schließlich das Ratsamste. Er kroch in die vordere Höhle, schnitt dem schlafenden Saul einen Zipfel des Mantels ab, womit er symbolisch dartat, dass er die Gewalt über die Person des Herrschers in der Hand gehabt hatte, und schlich sich ganz leise zurück. Klammer auf. Späterhin behaupteten ausschmückende Verherrlicher Davids, dass er auch Sauls Speer und Wasserschale an sich genommen habe. Byzantinische Hofpolterei kann sich eben nie genug tun in schmeichlerischer Übertreibung. Der gestrenge Geschichtsschreiber empfindet nur Ekel vor solcher Speichelleckerei und verwirft die Färbung der Ereignisse zur höheren Ehre von Fürsten durchaus. Ihn reizt kein Orden, auch bekommen ihn ja doch immer nur die anderen. Genug, es war nur der Zipfel des Mantels und nicht mehr. Klammer zu. Dann gebot er den Seinen, sich weiter ruhig zu verhalten, und wenn sie auch sein Vorhaben nicht verstanden noch billigten, so war doch das Vertrauen in seine Klugheit auch jetzt noch so stark, dass sie blindlings gehorchten. Erfrischt sprang Saul in der Abendkühle auf und verließ mit dem Gefolge die Höhle. Man hörte, wie sie sich entfernten, folgte ihnen vorsichtig und beobachtete, wie sie in die tiefe Schlucht hinab und den gegenseitigen Abhang hinaufkletterten. Ende von Abschnitt 6. Gelesen von Alice Stein.